Epilog: Der Tod der Schamanen. Angehende Schamanen werden von den Geistern in ihre Einzelteile zerlegt. Diese kochen die Knochen, befreien sie vom alten Fleisch, setzen sie neu zusammen und erwecken sie zum Leben. Diese schamanische Vorstellung aus Sibirien haben wir am Anfang unseres Hörbuchs vorgestellt. Auch wir haben das unter Schamanismusverdacht stehende Grabensemble in seine Einzelteile zerlegt. Jedes noch so kleine Knöchelchen penibel untersucht, um dann alles wieder zusammenzusetzen. Nun tritt uns eine Gestalt entgegen, die uns sprachlos macht. Es ist eine solch faszinierende und bedeutende Frau, dass sich die Menschen noch Jahrhunderte später voller Bewunderung von ihr erzählten. Wollten wir diese schamanische Transformation vollenden, müssten wir nun alles zum Leben erwecken und schildern, wie unsere Heldin wirklich war. Das können wir natürlich nicht. Hier endet die Wissenschaft. Case closed. Doch da es sich um eine solch außergewöhnliche Frau handelt und wir selbst alles dafür geben würden, noch viel mehr über sie zu erfahren, möchten wir uns am Ende unseres Hörbuchs an eine faktengestützte Spekulation wagen. Keine Frage, das kann nur Fiktion sein. Aber wir haben so viele Details, auch medizinischer Natur, gesammelt, dass wir glauben, sie zu einer Schicksalsgeschichte zusammensetzen zu können, um unsere Lösung des Rätsels der Schamanin zu präsentieren. Wir werden uns an keinem Roman der Archäologie à la C.W. Cerams Göttergräber und Gelehrte versuchen. Wir skizzieren nur eine archäologische Kurzgeschichte und beschränken uns dabei auf die Aspekte ihres Lebens, für die wir Hinweise besitzen. Eine Love Story haben wir also nicht zu bieten und auch keine allzu spektakulären Wundertaten. Zumindest aber können wir besten Gewissens behaupten, based on a true story.